Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiaolan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir gelernt, wie man sich auf Chinesisch über andere unterhält. Wiederholen wir doch noch einmal kurz die wichtigsten Ausdrücke. Es geht los. Ich kenne zum Beispiel deine Schwester nun vom Hörensagen. Ich möchte jetzt gerne wissen, welchen Beruf sie ausübt. Wie frage ich danach auf Chinesisch? Du sagst zum Beispiel Folgendes. 你妹妹是做什么的? 你妹妹是做什么的? 你妹妹, deine kleine Schwester. 你妹妹. 做什么的, macht was? 做什么的. Und wenn ich etwas über ihre Persönlichkeit wissen möchte? Dann fragst du, 你觉得她怎么样? 你觉得她怎么样? 觉得 heißt finden, davon halten oder der Meinung sein. 觉得 怎么样 heißt wie. 怎么样? Wie hältst du von ihr? 你觉得她怎么样? 你觉得她怎么样? Sie ist sehr hübsch, heißt auf Chinesisch 她很漂亮. 她很漂亮. 漂亮 heißt hübsch. 漂亮. Und sie ist besonders klug, heißt 她特别聪明. 她特别聪明. 她 heißt sie oder ihr. 她 特别, besonders. 特别. 聪明, klug. 聪明. Sie ist besonders klug. 她特别聪明. 她特别聪明. Gut, hören wir uns jetzt die gesamte Unterhaltung der letzten Lektion noch einmal an. 你妹妹是做什么的? 她是老师. 你是做什么的? 我是记者. 你觉得她怎么样? 她很漂亮, 她特别聪明。 Und nun zu unserer heutigen Lektion. 怎么了? 你别再吸烟了。 我很想家。 怎么了? 你别再吸烟了。我很想家。 Nun, im Deutschen sagen wir zum Beispiel, was ist los, wenn wir wissen wollen, was passiert ist. Was sagt man in solch einem Fall auf Chinesisch? Man kann zum Beispiel sagen, 怎么了? 怎么了? 怎么 heißt wie oder auch was. 怎么? Le wiederum ist ein Partikel. Le. Was ist los? 怎么了? 怎么了? Genau. Und hier kommt auch schon unser erster Dialog. 怎么了? 我肚子疼. Kann ich dich etwas fragen, Xiaolan? Einer meiner Freunde ist in letzter Zeit schlechter gelaunt. Er raucht deshalb auch sehr viel. Ich möchte ihn daher bitten, mit dem Rauchen aufzuhören. Wie sage ich das am besten auf Chinesisch? Du kannst Folgendes sagen. 你别再吸烟了. 你别再吸烟了. Teilen wir den Satz erst einmal in einzelne Teile. 你, du, dich oder dir. 你, 别 heißt nicht tun. 别, 在 heißt wieder. 在, 吸烟 rauchen. 吸烟. Le ist wieder ein Partikel. Dadurch wird der Wunsch des Sprechers betont. Le. Hör bitte auf zu rauchen. 你别再吸烟了。 你别再吸烟了。 Man kann auch das Subjekt dieses Satzes, also du, weglassen. In diesem Fall lautet der Satz, 别再吸烟了。 Richtig. Nun hören wir uns den zweiten Dialog an. 你别再吸烟了。 我知道有害健康。 Weißt du, Xiaolan, ich bin seit etwa 2 Jahren hier in China. Langsam vermisse ich meine Familie wirklich sehr. Ach, du Ärmste. Aber warst du nicht zwischendurch auch mal zu Hause? Ja schon, trotzdem erinnere mich gerne an zu Hause zurück. Aber ich sollte mich wohl besser auf das Chinesisch lernen konzentrieren. Wie sage ich zum Beispiel, ich vermisse meine Familie sehr, auf Chinesisch? Hör gut zu. 我很想家。 我很想家。 我, ich, mich oder mir. 我, 很, sehr. 很, 想 heißt vermissen. 想. Und 家 ist die Familie. 家. Der Satz heißt also, ich vermisse meine Familie sehr. 我很想家. 我很想家。 你在学校还好吗？ 我很想家。 Bevor wir uns gleich die ganze Unterhaltung anhören, wollen wir noch schnell die wichtigsten Sätze der heutigen Lektion wiederholen. Ich sage den Satz auf Deutsch vor und du sprichst ihn auf Chinesisch nach. Abgemacht? In Ordnung. Der erste Satz lautet: Was ist los? 怎么了? Dann kommt: Hör bitte auf zu rauchen. 你别再吸烟了。吸烟 heißt rauchen. Richtig. Und der letzte Satz. Ich vermisse meine Familie sehr. 我很想家。 Gut gemacht. So viel zur Wiederholung. Hören wir uns nun die komplette Unterhaltung an. 怎么了？ 我肚子疼。 你别再吸烟了。 我知道有害健康。 你在学校还好吗？ 我很想家。 Und nun noch zum Schluss die Hinweise zur chinesischen Kultur. Ja, ja, ich höre diese Hinweise immer sehr gerne. Betrachtet man die verschiedenen Kulturen, so ist es eine interessante Frage, wer innerhalb der Familie die wichtigste Rolle spielt. Es gibt nämlich gerade, was die chinesische und die westliche Kultur betrifft, hinsichtlich der Familienbeziehungen deutliche Unterschiede. Im traditionellen China beispielsweise wurde die Familie von den Älteren geführt, also entweder von den Eltern oder den Großeltern. Aufgrund der Einkindfamilie sind jedoch heutzutage die Nachkommen das Herzstück einer chinesischen Familie. Bekommt eine Familie in China Zuwachs, so konzentriert sich die gesamte Aufmerksamkeit auf den Neuankömmling. Das bedeutet, dass heutzutage innerhalb einer chinesischen Familie die Kinder die Stellung einnehmen, die in der Vergangenheit den Älteren vorbehalten war. Auch scheint es, als wird in diesem Zusammenhang die Beziehung zwischen Ehefrau und Ehemann weniger wichtig. Und das war's schon wieder für heute. Wie immer zum Schluss noch unsere Quizfrage. Wie sagt man, was ist los auf Chinesisch? Schicken Sie uns bitte die richtige Antwort an ger@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.